an Huttens Grab. Ufnau, hier modert unser Heiland. Fürs deutsche Volk ans Kreuz geschlagen, ein deutsches Mekka wär dies Eiland, hätt ihn kein deutsches Weib getragen. Der Hutten ist's, und ihn erkühe ich zu meines Herzen ersten Helden. Mein Weltmeer sei dein See, o Zürich, von seinen Meeren lasst mich melden. Der Hutten ist's, ob den Despoten verachtet ihr des Volkes Festen, ihr buhlet täglich mit den Toten, ach, und vergesset euren Besten. Ihr weinet jener Hieroglyphe im Ozean manch verlorene Träne und ahnet nicht die Wundertiefe der reinen deutschen Hippokrene. Der Hutten ist, ihr Männer, tretet heran zum Hügel der Verbannten. Der Hutten ist, ihr Männer, betet und lernt ihn kennen, den Verkannten. Wir brauchen einen großen Schatten, des Geist um unsere Waffen schwebe, der, wenn im Kampfe wir ermatten, uns Blut von seinem Blute gebe. O glaubet nicht, dass ihr ihn fändet auf jenem Fels in fernem Meere. Hier ist sein Grab noch ungeschändet, hier ist der Stein der deutschen Ehre. Wie zitterte manch stolzer Giebel, als donnernd einst in böser Stunde gleich Schwerter klang zu Luthers Bibel, das Wort erscholl aus Huttens Munde. Das Wort, das als die Welt geknechtet, aus finstrer Wahn sie unterjochte, so kühn für alle Welt gerechtet, so einsam an den Himmel pochte. Ließ er sich von den Kutten meucheln, und hat er darum sterben müssen, dass nun die Enkel sonder heucheln den Mantel von Marengo küssen? Wie lang mit Lorbeern überschütten wollt ihr die korsische Standarte? Wann hängt einmal in deutschen Hütten der Hutten statt des Bonaparte? Georg Herwegh.